Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Heute ist die Rede von einer iOS-App, und zwar der App PDF Expert 5 PDF-Formulare Anmerkungen. Universal App, 9,99 € teuer, Versionsnummer 5.7.1, 140 MB groß, Deutsch und Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert iOS 8.0 oder neuer. Und hat bei 3.659 Gesamtbewertung eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen. Das ist es durchaus wert. Ist übrigens von den Machern von Calendars 5 oder Spark oder ProScanner und wie die ganzen Apps heißen. Oder einfach von Rattle, glaube ich. Ich lese die Beschreibung vor, ein Teil jedenfalls. PDF Expert 5 ist ein Pflichtkauf für jeden User, der auf dem iPhone oder iPad PDF-Dokumente lesen, mit Anmerkungen versehen oder bearbeiten will. Sie können Dokumente mit Hervorhebungen oder handschriftlich markieren, Text und Stempel einfügen, PDFs unterschreiben und mehrere Dateien zusammenführen. Darüber hinaus ist PDF Expert 5 die erste Wahl, um PDF-Formulare direkt auf dem iPhone oder iPad auszufüllen. Mit PDF Expert 5 können Sie Texte hervorheben, Formulare ausfüllen, Notizen erstellen, mit dem Finger zeichnen, Lesezeichen erstellen, Dokumente korrigieren, Verträge unterschreiben, PDFs einfach lesen, Dateien mit verschiedenen Cloud-Diensten synchronisieren, unter anderem da Dropbox, OneDrive, Google Drive, Dateien mit Freunden teilen, Dokumente mit Passwort und Verschlüsselung schützen, Sprachausgabe gibt es und einen Review-Modus. Der Review-Modus erlaubt es Ihnen, PDF-Dokumente auf besondere Art zu markieren. Einfach eine beliebige Stelle im Text antippen, an der Sie Änderungen wünschen und diese im Texteditor vornehmen. Der Text, den Sie löschen, wird als entfernt markiert, während der neu hinzugefügte Text in einer anderen Farbe angezeigt wird. Zurzeit nur auf dem iPad verfügbar. Es gibt wenig Momente, wo ich mit PDFs arbeite. Es gab aber schon ab und zu Momente, wo ich mit PDFs gearbeitet habe und auch PDFs ausfüllen musste, beziehungsweise PDFs unterschreiben musste. Und da war ich absolut froh darüber, PDF Expert 5 auf dem iPad beziehungsweise iPhone zu haben. Auf dem iPhone geht das auch selbst mit dem Finger ganz gut, dass man da eine Unterschrift hinkriegt. 9,99 € ist natürlich ein stolzer Preis. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals bezahlt habe, ob ich einen Promocode bekommen habe. Falls ja, thank you very much, Dankeschön an dieser Stelle. Oder ob es das mal günstig gab oder gratis oder so. Wie gesagt, weiß ich nicht. Wer so einen Anwendungsfall hat, der macht mit PDF Expert 5 sicherlich nichts verkehrt. Und ich weiß nicht, ob es eine App gibt, die das so gut handelt wie PDF Expert 5. Wer dafür, oder wer weiß, dass er keinen Anwendungsfall hat, der sollte sich die 9,99 € sparen. Das versteht sich bei so einer App eigentlich von selbst. Download-Empfehlung aber meinerseits. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @menschen an twitter.com/oneappatag.